Die FSK Heimat Universität. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Diese Fragen sind der Anfang von Das Prinzip Hoffnung. Das Hauptwerk des Philosophen Ernst Bloch, herausgegeben zwischen 1954 und 1959, also vor 50 Jahren, erschien der dritte Band von Das Prinzip Hoffnung. Ein monumentales Werk, über 1600 Seiten, ein einziges Thema, nämlich, um es mit Bloch zu formulieren, der Umbau der Welt zur Heimat. Wobei man gleich sagen muss, dieses Wort Heimat, was das letzte ist, was in diesem Buch zu lesen ist, ist gänzlich anders gemeint als irgendeine Form von Blut und Boden, Deutschtümelei oder Nationalismus oder eben Heimatideologie. Man kann gleich sagen, dass Bloch einer der wenigen Philosophen des 20. Jahrhunderts ist, der wenigen deutschen Philosophen, die aus ihrer Idee des Kommunismus nie irgendwelche Nationalismen abgeleitet haben. Ganz im Gegenteil, Bloch gehört bereits im Ersten Weltkrieg zu den Kritikern jeder Form einer nationalen, chauvinistischen, militaristischen Politik. Und das setzt sich fort, man könnte es etwa nachlesen im Briefwechsel, wie er quasi, ohne dass dieser Begriff schon besteht, mehr oder weniger antinational, wenn nicht sogar antideutsch argumentiert. Das ist nicht ganz unwichtig, weil eine billige Rezeption der Philosophie Ernst Blochs häufig sich eben an diesem Wort Heimat festhält und ihm dann gerne eher aus Dummheit oder Unwissenheit unterstellt, er hätte da sozusagen den deutschen Weg des Sozialismus mit betreten, mit unterstützt. Das ist also mitnichten so. Vielleicht erstmal ein paar Daten, um dieses Hauptwerk und damit auch die Philosophie Ernst Blochs einordnen zu können. Bloch ist sehr alt geworden, er wird 1885 geboren und stirbt 1977. Das Hauptwerk, das Prinzip Hoffnung, schreibt er zwischen 1938 und 1947. In seiner Zeit in den Vereinigten Staaten, auch er emigriert über Prag, dann in die USA. Vielleicht eine Anekdote, die auch zum Verständnis seiner Philosophie nicht ganz wichtig ist. Er hat sich immer ein bisschen verweigert, Englisch zu lernen und hat einen besonderen Bezug zur deutschen Sprache gehabt, wie im Übrigen auch andere Philosophen aus dem kritischen Umfeld. Das findet man übrigens auch bei Adorno. Und das hat bei Bloch wesentlich aber damit zu tun, er ist übrigens ein großer Gegner der heideggerschen Idee einer Etymologisierung und Mystifizierung des Deutschen. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Bloch ein Denker ist, der sozusagen aus dem Geist eines radikalen Expressionismus heraus argumentiert und formuliert. Also die Idee des Ausdrucks ist ganz zentral für das, was Bloch bereits in seinem ersten größeren philosophischen Werk vom Titel her nennt, Geist der Utopie. Also keine Utopie ohne Ausdruck. Warum das wichtig ist, glaube ich, wird man im Folgenden noch sehen, weil sich das über den Stellenwert des Utopischen selber erklärt und auch über die philosophischen Grundbegriffe, die Bloch einführt, die Bloch benutzt, um seiner Philosophie der Hoffnung ein theoretisches, wenngleich auch praktisches Fundament zu geben. Ich möchte nochmal den ersten Satz zitieren. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Diese Fragen drücken ja in verschiedener Weise eine Unsicherheit aus, eine gewisse Leere aus, nämlich eine Unsicherheit, nicht genau zu wissen, wo man ist, nicht genau zu wissen, in welcher Zeit man sich bewegt, nicht genau zu wissen, wohin die Reise geht. Gleichzeitig ist damit aber schon eine Gewissheit ausgedrückt, dass wir nämlich sehr wohl eine Ahnung haben, dass wir irgendwo sind und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein bereits in diesen Fragen haben, dass es um einen Prozess geht, dass es um Bewegung geht. Also dass es hier nicht um eine reine Entdeckung eines Ortes geht, wo man dann ist, so wie das in der Heideggerschen Philosophie in der Fundamentalontologie ist, ja, die Lichtung des Seins, und damit ist dann sozusagen das bloße Mann beseitigt und die Verborgenheit des Seins lichtet sich und dergleichen, wie es da so formuliert ist, sondern es geht in gewisser Weise bei Bloch darum, die Phänomenologie des Geistes, also die Hegelsche Philosophie, ähnlich wie Marx es mit der Philosophie Hegels unternommen hat, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und diese vier Fragen, wer sind wir, wo kommen wir her, wohin gehen wir, was erwartet uns, fünf Fragen sind es, diese Fragen zielen nicht nur darauf ab, dass sie als Fragen beantwortet werden, sondern dass sich eigentlich in dem Versuch der Beantwortung der Fragen etwas viel Wichtigeres klärt, nämlich, was ja die erste Frage auch stellt, was ist eigentlich dieses Wir? Also, um es drastischer zu formulieren, was ist der Mensch? Was ist der Ausgangspunkt für diese Fragen? Und es zeigt sich, dass der Ausgangspunkt nichts anderes ist als der Endpunkt. Also das heißt, wenn diese Fragen geklärt sind, dann stellt sich genau das ein, was sozusagen Ziel dieser ganzen Philosophie ist. Nämlich wir haben, wie das auch bei Hegel ist, Selbstbewusstsein, wir haben das absolute Wissen, wir wissen, wer wir sind, weil wir wissen, was die Welt ist und in welchem Verhältnis wir zur Welt stehen, weil wir selber die Welt gestaltet haben, konstruiert haben. Die drei Bände vom Prinzip Hoffnung sind gegliedert, und das, was ich eben skizziert habe, bildet sich in der Gliederung der drei Bände selber ab. Wie gesagt, es sind sehr umfangreiche Bände. Insgesamt haben die drei Bände über 1600 Seiten. Der zweite Band heißt etwa Grundrisse einer besseren Welt. Und der Begriff, der da noch hinzukommt, ist der der Konstruktion. Also da zeichnet sich schon ab, dass die Beantwortung dieser fünf Fragen nicht anders möglich ist als eben durch Konstruktion. Also nicht einfach Entdeckung im Sinne von Klärung irgendwelcher positiven Sachverhalte, sondern es geht immer darum, dass der Prozess, die Bewegung des Menschen eine geschichtliche ist, insofern, als dass Prozess heißt, dass der Mensch sich seiner selbst in der Geschichte insofern bewusst wird, dass er Geschichte selber macht. Das bedeutet eben in Bezug auf diese Formulierung, die ich eben gebraucht habe, dass am Ende ein Selbstbewusstsein steht, welches zugleich das Wissen von der Welt ist. Das bedeutet Identität. Das bedeutet, dass die Identität, die ja eins der Schlüsselprobleme der neuzeitlichen Philosophie darstellt, nämlich einmal natürlich in der Grundformulierung A gleich A, aber dann eben in der zentralen Problematik der Moderne, wie kriegen wir eine Identität zwischen Ich gleich Ich hin. Diese Identität steht bei Bloch am Ende und sie ist ein geschichtlicher Prozess, sie ist nicht der Ausgangspunkt. Sie ist ein geschichtlicher Prozess, der hergestellt werden muss, und Identität ist das Wort, was zentraler Begriff ist des dritten Buches vom Prinzip Hoffnung. Wunschbilder des erfüllten Augenblicks ist die Überschrift von diesem dritten Band. Und wenn man jetzt diese fünf Fragen noch einmal nimmt, ich lese sie noch einmal vor. Im Übrigen auch in diesen Fragen kommt ja schon deutlich zum Ausdruck, inwiefern Bloch dem Expressionismus nahesteht. Auch wenn das in früheren Schriften, die vor dem Prinzip Hoffnung erschienen sind, viel stärker deutlich wird. Man muss sich eben vorstellen, damit fängt das Buch an. Ja, es ist keine irgendwie einleitende Erklärung, sondern es geht mit diesen Fragen gleich ins Ungewisse. Im Übrigen auch nochmal als Fußnote vielleicht, es steht hier im Hintergrund nicht nur Hegel und die Phänomenologie des Geistes, sondern auch eine sehr klassische Figur, nämlich die Figur des Faustplans, wie man das eben von Goethe kennt, aus namentlich Goethes Faust. Also immer eine Reise ins Ungewisse, die aber gleichzeitig eine Reise der Erkenntnis ist, eine Reise der Selbsterkenntnis. Und auch da finden sich ja zahlreiche Beispiele in der Kulturgeschichte der Menschen bis in unsere Tage rein. Beschäftigt uns das ja vom Bild. Man kann die homerische Odyssee nehmen, genauso wie viele Filme ja auch mit diesem Motiv der Reise spielen und sozusagen das Reisemotiv immer in Form von jeweils Grenzerfahrung problematisieren, konterkarieren. Ja, also in der Odyssee von Homer ist es genauso gegeben wie dann etwa auch bei dem Film Odyssee im Weltraum von 1968 von Stanley Kubrick, 2001 Odyssee im Weltraum. Also nochmal, wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Und jetzt kann man sich die Schlusssätze nehmen aus dem dritten Band vom Prinzip Hoffnung. Und da findet sich Folgendes. Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden. Das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint, und worin noch niemand war, Heimat. Das sind die Schlusssätze. Und ich glaube, dass die eben nicht nur eine Antwort geben auf diese fünf Fragen, die zu Beginn des Prinzip Hoffnungs formuliert werden, sondern gleichsam in sich verkörpern die gesamte Philosophie des Prinzip Hoffnungs, die gesamte Idee einer Philosophie, der, und das ist das Hauptwort der Bloch'schen Philosophie, konkreten Utopie. Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Das ist ein Gedanke, den Bloch unmittelbar von Marx übernimmt, so wie seine gesamte Philosophie fundiert ist in der Marx'schen und auch Engels'schen Theorie des historischen Materialismus. Nämlich Ausgangspunkt ist die Überlegung, der Mensch unterscheidet sich vom Tier darin, dass er seine Lebensmittel selber produziert, dieses selber produzieren, was zugleich auch ein sich selbst produzieren ist, ist geschichtlich zu verstehen. Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, er hat Geschichte und er kann seine Geschichte selber machen. Solange das aber nicht der Fall ist, solange der Mensch sozusagen aus seiner Potenz, aus seiner Möglichkeit heraus Geschichte zu machen, Zustände geschaffen hat, die ihn gleichzeitig der Geschichte unterwerfen, lebt er, so die Marx'sche Formulierung, in der Vorgeschichte. Und erst wenn er seine Geschichte selber macht, kann er überhaupt Mensch sein. Das ist die Überlegung, die dieser Formulierung zugrunde liegt. Also solange der Mensch noch in der Vorgeschichte lebt, ist er eigentlich noch gar nicht Mensch, weil das, was den Menschen kennzeichnet, nämlich die Möglichkeit, Geschichte zu machen, noch gar nicht vollends zur Geltung gekommen ist. Deswegen kann Bloch fortfahren und sagen, ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Und das meint als einer Richtigen. Etwa in dem Sinne, wie Adorno ja auch formuliert, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also das ist der Zustand, von dem auch Bloch ausgeht. Es existiert eine Welt im Sinne materieller Verhältnisse, aber gerade diese materiellen Verhältnisse als soziale Verhältnisse, die sind es, die Welt nicht in der Form existieren lassen, dass sie eine vom Menschen gemachte und insofern auch beherrschte, kontrollierte ist. Das heißt, Herrschaft, auch die Herrschaft über die Natur, schlägt zurück in unmittelbare Herrschaft des Menschen über sich selbst und über andere Menschen. Diesen Zustand gilt es aufzuheben und dieser Zustand verlangt aber, Welt selbst zu erschaffen. Es ist ein religiöses Motiv. Natürlich, Gott hat die Welt erschaffen. Und es ist gleichzeitig ein atheistisches Motiv, nämlich, dass die Erschaffung der Welt nicht Gott überlassen wird, sondern genauso wie der Mensch sich diesen Gott erschaffen hat, der angeblich die Welt geschaffen hat, genauso sollte der Mensch auch die Welt selber erschaffen. Und deshalb der Satz, der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Insofern dieses eingebettet ist in durchaus, und das ist für Bloch nicht unwichtig, religiöse Motive, kann Bloch eben fortfahren und es steht kursiv, die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Die Genesis ist ja das erste Buch Moses, also die Genesis beschreibt die Erschaffung der Welt in der Bibel, wobei da ja auch interessant ist, wie bereits in der Bibel zwei Schöpfungsgeschichten ineinander greifen, nämlich einmal die Erschaffung der Welt und dann Adam und Eva, inklusive Paradies und Vertreibung aus dem Paradies als gleichsam die zweite Schöpfungsgeschichte. Also das heißt, mit der ersten Schöpfungsgeschichte, den 7 Tagen respektive den 6 Tagen und den noch nicht beendeten 7. Tag, in dieser ersten Schöpfungsgeschichte finden wir ja noch gar nicht den Menschen als historisches Wesen, erst in der zweiten Schöpfungsgeschichte. Und es lässt sich durchaus materialistisch lesen, haben wir den Menschen als ein potenziell sich selbst bestimmendes Wesen, gerade durch die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies, findet statt die Menschwerdung in dem Sinne eines selbstbewussten, sich selbst erkennenden, praktischen Wesens. Also es geht ja da darum, dass der Mensch verführt wird, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und es ist interessanterweise ja die Frau, die das macht, Eva, und damit mit der Selbsterkenntnis oder eben überhaupt mit der Erkenntnis die Selbsterkenntnis einsetzt, aber gleichzeitig eben auch die Scham einsetzt. Und der paradiesische Zustand ja wiederhergestellt werden soll, aber eben nicht als ein bloßes Hier und Jetzt, wie Hegel das nennen würde, wo der Mensch von Gottes Hand in dieses Paradies eingesetzt ist, sondern als ein Zustand, den der Mensch selber erschaffen hat. Ein Paradies, was auch tatsächlich nach Maßgabe menschlicher Bedürfnisse gestaltet ist. Das verlangt allerdings, dass überhaupt klar ist, was menschliche Bedürfnisse sind. Und in dem Sinne, dieser biblische Satz, die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Dieser biblische Satz, der dann aber ganz materialistisch im marxischen Sinne fortgesetzt wird. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden. Das heißt, sich an der Wurzel fassen. Das ist ja wieder eine Anspielung auf Marx. Man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit, hat Brecht gesagt. Und bei Marx findet sich dieser Begriff der Radikalität in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung, nämlich in der Formulierung, man muss ad hominem demonstrieren am Menschen und man muss radikal sein, und radikal sein heißt an die Wurzel gehen, von Radis kommt es tatsächlich, von dem lateinischen Radis. Und die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selber. Also das meint eben auch Bloch, wenn er sagt, Gesellschaft und Dasein müssen radikal werden. Also sie müssen menschlich werden. Und sie können aber nur menschlich werden, wenn der Mensch sich selber erkennt. Also wir sehen in dieser Konstruktion insgesamt, wie der historische Materialismus als praktische Theorie der Geschichte vernetzt ist eigentlich mit einem Motiv der idealistischen Philosophie, nämlich der Problematik der Erkenntnis, aber nicht so, wie es bei Kant dargestellt ist in der Kritik der reinen Vernunft, sondern eben es ist die Hegelsche Idee der Erkenntnis, die zusammenfällt überhaupt mit dem Denken und mündet in der Konfiguration des Wissens als absolutes Wissen und eben der Idee des Selbstbewusstseins. Folgerichtig und folgerecht fährt Bloch fort. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Also hier noch einmal die Wiederholung der Marxischen Theorie, die Fundierung dieser ganzen Untersuchung von Bloch im historischen Materialismus, aber einmal mehr mit der Zutat, dass wir etwas haben, was bei Marx noch in der Form nicht herausgearbeitet ist, nämlich der Mensch als sich selbst bildendes Wesen und zugleich als sich selbst umbildendes Wesen. Also nicht nur die Geschichte als ein Prozess der Selbstentfaltung, was man bei Hegel findet, im Übrigen aber auch bei Humboldt findet im Humboldtschen Bildungsbegriff, Bildung als Selbstentfaltung des Menschen, sondern es ist zugleich die Möglichkeit des Menschen, sich in der, wie Bloch das sagen würde, Herausprozessierung, in der Selbstbewegung, umzubilden, zu ändern, zu revolutionieren. Also es ist nicht einfach eine permanente Wiederholung des Gegebenen, sondern es ist, und das ist ein großer Unterschied zu der Philosophie Hegels, es ist ein offenes System, es ist kein geschlossenes System, wo im Prinzip der Horizont bereits klar ist und nur erkannt werden muss. Also das wäre im Übrigen der Gedanke, den wir bei Hegel dadurch ausgedrückt finden, dass Hegel ja etwa eine große Arbeit Enzyklopädie genannt hat. Also es ist kein Zyklus, kein lexikalisches, enzyklopädisches Wissen, was nur gewusst werden muss, sondern sofern der Mensch sich als Wurzel der Geschichte selbst erkennt, ist er überhaupt in der Lage, Geschichte zu machen als etwas, was bisher noch nicht in der Welt war und damit aber zugleich Welt überhaupt zu erzeugen. Also der Mensch als Wesen, welches die Gegebenheiten umbildet und sich darin in der Umbildung selbst überholt. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet? Also hat er, der Mensch in dieser Form der Selbstüberholung, überhaupt seine Bedürfnisse erzeugt? Hat er überhaupt erkannt, was seine Möglichkeiten sind? So entsteht in der Welt etwas, fährt Bloch fort, das allen in die Kindheit scheint, also was jedem Mensch, das ist zumindest die Idee, die Bloch hier hat, bereits am Anfang schon mal aufschien in der Kindheit und worin aber noch niemand war, Heimat. Diese Differenz ist entscheidend. Heimat, die in die Kindheit scheint, Heimat, in der wir noch nie gewesen sind, als etwas, was nur Kraft des Bewusstseins, des praktischen Bewusstseins, realisiert werden kann als konkrete Utopie. In diesem letzten Satz kann man also entschlüsseln, worum es Bloch geht. Und der zentrale Gedanke der seiner Philosophie, die eben eine Philosophie der Hoffnung ist, zugrunde liegt, der zentrale philosophische Gedanke, ist eigentlich genommen aus der antiken Philosophie, wenn man so will. Auch hier kann man sagen, dass das Konstruktionsprinzip von der Philosophie der konkreten Utopie in die Kindheit der zumindest in diesem Fall abendländischen Geschichte scheint. Wir finden das bei Aristoteles in der Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit. Das ist also für Bloch das zentrale Gegensatzpaar, was gleichzeitig aber ein sich ergänzendes Begriffspaar darstellt. Wirklich ist das, was möglich ist, und möglich ist das, was wirklich ist. Der zweite Teil ist natürlich leichter erklärbar. Wir haben das auch wieder aufgegriffen bei Marx. Wir haben nur die Träume, eine Gesellschaft hat nur die Träume von Verhältnissen, die sie prinzipiell auch eben verwirklichen kann. Das Entscheidende ist aber, dass wir gleichzeitig sagen können, was uns prinzipiell möglich scheint, kann auch wirklich sein. Ich möchte das so ein bisschen überzeichnen mit einem Beispiel aus der Science Fiction. Wir haben natürlich in der Entwicklung von verschiedenen Science Fiction Vorstellungen in den letzten 150 Jahren allerhand technische Erfindungen antizipiert, die nach und nach dann auch verwirklicht wurden. Gleichzeitig gibt es aber Grenzen, also man denke etwa an das Beam oder an Zeitreisen und dergleichen. Doch man muss sich fragen, ob nicht alleine das Vermögen des Menschen, so etwas in seinen Vorstellungshorizont mit reinzunehmen, zur Wirklichkeit werden kann, auch ohne dass es faktisch, physikalisch einzurichten ist. Also das betrifft wesentlich diese Konstruktion von Wirklichkeit und Möglichkeit, die im Übrigen immer wieder in der Philosophiegeschichte auch aufgenommen wird, in entsprechenden Referenzen, die Bloch auch erwähnt. Da gibt es dieses Wort Prägnanz. Und Prägnanz heißt eigentlich wörtlich nichts anderes als Schwangergehen oder Schwangerschaft. Eine Idee, die für die Geschichtsphilosophie von großer Bedeutung ist. Man hat dieses Motiv bei Vico bereits in der Unterscheidung zwischen Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte. Und es wird wieder aufgenommen bei Leibniz, dass nämlich die Gegenwart mit der Zukunft schwanger geht. Ein Satz, den auch Karl Marx nochmal erwähnt und der für diese Verbindung von Wirklichkeit und Möglichkeit für Bloch von großer Bedeutung ist. Für seinen Begriff der konkreten Utopie, der, wie gesagt, im Hauptwerk des Prinzip Hoffnung zentral ist. Jetzt gibt es eine Frage, die vielleicht für uns heute nicht mehr so von Bedeutung ist, die aber für Bloch selber von großer Wichtigkeit ist, mit der er sich auch auseinanderzusetzen hatte. Nämlich, es gibt ja diese Schrift von Engels, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Also es scheint zunächst so zu sein, dass der Marxismus nichts anderes ist als eine Abgrenzungsbewegung durch Verwissenschaftlichung von dem, was man gemeinhin den utopischen Sozialismus nennt, Fourier, Owen und dergleichen, die Frühsozialisten, die eben sozusagen ihre Theorien nicht in einer wissenschaftlichen Analyse der Welt fundierten, sondern allein aus dem Utopischen schöpften für ihre Vorstellung einer befreiten Gesellschaft. Jetzt kann man sich fragen, ob Bloch hier gleichsam den Rückschritt macht, also die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie vornimmt. Und man bekommt aber dann heraus, was er mit konkreter Utopie meint, nämlich tatsächlich grenzt er sich ja ab von aller Form der Utopie, die bloße Fantasterei ist, die einfach Luftschlossbau ist, die nicht materialistisch fundiert ist. Seine Vorstellung ist, dass wir gerade durch eine genaue Analyse der Wirklichkeit auch herausbekommen, was die Möglichkeiten dieser Wirklichkeit sind, was sozusagen die Prägnanz ist, wo die Gegenwart mit der Zukunft bereits schwanger geht. Und insofern ist das, was Bloch die konkrete Utopie nennt, nicht ein Rückschritt zur vom wissenschaftlichen Sozialismus eben zum utopischen Sozialismus, sondern es ist die letzte Stufe, die höchste Stufe des wissenschaftlichen Sozialismus im Sinne einer Theorie. Und es verwundert von daher nicht, dass Bloch, um noch einmal auf den Anfang des Prinzip Hoffnungs zu sprechen zu kommen, dass Bloch da gleich schreibt, nach wenigen Sätzen nach diesen fünf Fragen, die wir jetzt mehrfach schon zitiert haben. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Also der Begriff Hoffnung ist im Zentrum, genauso wie der Begriff der konkreten Utopie. Und es geht um eine Dr. Spes, um eine gelehrte Hoffnung, nicht um ein blindes Drauflos-Hoffen, nicht um eine blinde Sehnsucht. Wenn man so will, führt Bloch hier ein, das, was er selber den subjektiven Faktor nennt. Es geht um die Analyse objektiver Verhältnisse, die aber nur sachgerecht und auch menschengerecht analysiert werden können, wenn man diese Analyse aus der Perspektive des subjektiven Faktors, des subjektiven überhaupt vornimmt. Auch hier übrigens bei all den Unterschieden, die es gibt zu Theodor W. Adorno, eine Parallele. Adorno formuliert in seiner negativen Dialektik den Gedanken Vorrang des Objekts durch ein Mehr an Subjekt. Und das ist im Prinzip auch das, was Bloch hier vorschwebt. Also Zugang zur objektiven Wirklichkeit nicht durch Zurücknahme des Subjektiven, nicht durch einen eben blinden, subjektiv blinden Positivismus, sondern gerade in der subjektiven Durchbrechung der Welt, also nochmal Umbildung, Überholung des Menschen, können wir Welt erfassen. Im Übrigen ist das auch ein Punkt, weil es da große Kontroversen gegeben hat mit dem offiziellen Marxismus, wie er in dem Realsozialismus vertreten wurde. Dies ist ein Punkt, den wir auch schon bei Marx finden. Immer wieder sollte man sich das ansehen, die Thesen über Feuerbach, gleich die erste These, spricht ja davon, dass Feuerbach einen Materialismus entwerfe, der eben den Menschen nicht subjektiv begreift. Und genau das ist das, was Bloch geltend macht. Also das heißt, dieser Prozess der Geschichte, dieses selbstschöpferische, selbsterkennende Werden des Menschen durch den Menschen als Geschichte bildendes Wesen und eben sich darin umbildendes Wesen, dieser Prozess folgt sozusagen einem subjektiven Interesse des Menschen, folgt nicht einer rein sachlich strukturellen Logik. Es ist eben kein festgelegter Fahrplan, wo der Mensch quasi nur als Zug auf die Schienen gesetzt wird, sondern es ist ein Fahrplan, der aus dem innersten Interesse des Menschen herauskommt. Und zwar darin begründet, es ist eben keine Ontologie, es ist nicht so, dass das quasi im Wesen des Menschen festgeschrieben ist. Auch hier ist es so, dass Bloch das nicht anders denkt als Marx. Das Wesen ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern es ist ein Interesse, was im Verhältnis des Menschen zur Welt, im Selbstverhältnis als Weltverhältnis überhaupt erst sich artikuliert und formuliert. Und genau das heißt, dass es darum geht, Hoffnung zu lernen. Also sozusagen diesen eigentlicher, wenn man so will, psychologischen Umstand, dass der Mensch auch ein hoffendes Wesen ist, insofern ein utopiefähiges Wesen ist, ein zukunftsfähiges Wesen, dass das zum Humanum gemacht werden muss, dass das in Erscheinung gebracht werden muss, als letztendlich Prozess der Geschichte selbst. Man kann hier eine weitere Theorie einführen, die vielleicht das Ganze exemplarisch auch beleuchtet, an der Bloch sich abarbeitet, nämlich die Psychoanalyse von Freud. Es ist ja bei Freud wichtig, die Traumarbeit, respektive die Traumanalyse, die Beschäftigung mit dem Traum, der Traum selber als logischer Sinnzusammenhang der Probleme oder der unterschiedlichsten Reize. Der Traum hat die Funktion der Schlaferhaltung bei Freud und wir träumen, also damit wir weiter schlafen können, und es gibt unterschiedlichste Reize, objektive, subjektive, die das dann ermöglichen sollen. Bloch betont gegen Freud, wo er sagt, dass Freud den Nachttraum untersucht, den Tagtraum. Der Nachttraum bei Freud ist ja in der Regel auf die Vergangenheit bezogen. Also es sind entweder höchst aktuelle Probleme oder eben vergangene Probleme, und gerade die vergangenen Probleme, Erlebnisse aus der Kindheit und dergleichen werden in die Traumarbeit mit aufgenommen und werden zum Bestandteil unserer Träume, in höchst verzerrter, für uns verzerrter Weise. Bloch setzt dagegen den Tagtraum, der sozusagen auch ein Wachtraum ist, der verlangt, dass wir bei höchstem Bewusstsein sind und mit höchster Klarheit hier vorgehen. Also es ist keine Traumtänzerei. Der Tagtraum ist gleichzeitig der auf die Zukunft gerichtete Traum. Also der Nachttraum auf die Vergangenheit, der Tagtraum auf die Zukunft. Und das ist sozusagen das ein weiteres Vermögen des Menschen, dass er sich von der Wirklichkeit abheben kann, im Tagtraum gewissermaßen die Möglichkeiten der Wirklichkeit als geschichtliche Möglichkeiten durchspielt und sei es seine eigene, sei es die gesellschaftliche Zukunft entwirft. Diese Traumarbeit führt gewissermaßen zur konkreten Utopie, führt gewissermaßen dahin, dass wir eben nicht in bloßen Fantastereien uns da irgendwelchen Traumgebilden hingeben, sondern führt dazu, dass wir die Hoffnung zum sehr realen Bestandteil machen können unserer Bedürfnisse, unseres Alltags, unseres Lebens. Und Bloch spielt das eben in diesem monumentalen Werk, das Prinzip Hoffnung, geschichtlich insofern durch, als dass er sich die verschiedensten utopischen Modelle ansieht, die in der Literatur, in der Menschheitsgeschichte, in der Kulturgeschichte zu finden sind. Und es gibt natürlich berühmte Beispiele, Utopia von Thomas Morus und die verschiedensten Bücher, Campanella, der Sonnenstaat und sowas. Das liegt ja alles auf der Hand und ich habe es eben schon erwähnt, die Science Fiction bietet natürlich einen großen Fundus von utopischen Entwürfen. Seit dem 19. Jahrhundert, die Frage ist ja immer, zu welchen Zeiten überhaupt welche Utopien in welcher Form artikuliert werden. Das Besondere ist ja, dass die Utopie, und deshalb ist das Datum nicht uninteressant, dass dieses Buch, das Prinzip Hoffnung, vor 50 Jahren, zumindest was den letzten Band angeht, veröffentlicht wurde. Das Interessante ist ja, dass die Utopie in den letzten Jahrzehnten sozusagen aus dem kollektiven Bewusstsein zunehmend verschwunden ist. Und zwar gerade dadurch, dass es so scheint, dass das, was mal utopisch anvisiert wurde, auch im großen gesellschaftlichen Maßstab utopisch anvisiert wurde, längst nicht nur realisierbar scheint unmittelbar, sondern auch realisiert worden ist. Also es gibt kaum eine utopische Vorstellung, die nicht technisch umsetzbar wäre. Und man muss dazu sagen, die nicht auch schon technisch umgesetzt worden ist, die gleichzeitig ja aber gezeigt hat, dass sozusagen zumindest die technischen Utopien, vielleicht auch die sozialen Utopien, ihre Grenzen haben. Also die Utopie ist ist mit dem Problem konfrontiert, dass man sich fragen muss, ob man das überhaupt realisiert haben will. Etwas klarer ausgedrückt, etwa die Vorstellung der vollständigen Beherrschung der Natur, sei es durch Atomkraft oder sei es durch die Veränderung von Landschaften und dergleichen, die Neuschaffung von Landschaften. Diese Vorstellungen sind natürlich gerade dadurch, dass es realisiert wurde, im höchsten Maße alles andere als Vorstellung einer rechten Einrichtung der Welt. Gleichwohl ist das aber eben nicht das, was Bloch meint, sondern es käme ja darauf an, genau den subjektiven Faktor, genau das, was sozusagen der Anteil der Hoffnung ist in der konkreten Utopie, zu stärken. Genau das zu stärken, was überhaupt das initiale Motiv ist, warum man sich um eine Praxis der konkreten Utopie bemüht. Heißt, dass die technischen Utopien, mit denen wir das zu tun haben, ja mehr oder weniger auch noch Resultate sind als realisierte Utopien, die dem Gang der Vorgeschichte folgen, also die einfach, um es eben drastisch zu sagen, aus der Logik des Kapitals heraus entspringen und nicht aus der Logik des Humanen, aus der Logik, die Marx selber in seinen ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844 mit der Formel auf den Punkt gebracht hat, Humanismus gleich Naturalismus. Und diese Formel ist sozusagen die Quintessenz dessen, was Kommunismus heißt als wirkliche Bewegung. Genau das ist sozusagen die Überlegung von Ernst Bloch im Prinzip Hoffnung, einem Buch, was, wenn man es liest, nicht sonderlich abzusehen ist, inwiefern es in der Gegenwart steht, in der es geschrieben wurde. Also weder ist viel zu spüren von den Umständen, unter denen Bloch selber geschrieben hat. Wie gesagt, 1938 bis 1947 ist er in den Vereinigten Staaten. Er kommt dann 1948 nach Leipzig, hat da einen Lehrstuhl für Philosophie, einen Ruf an die Universität Leipzig bekommen. 1957 wird er zwangsemeritiert aus politischen Gründen, nicht aufgrund seines ohnehin schon emeritierungsfähigen Alters. All das, also wie gesagt, das Prinzip Hoffnung erscheint in 1954 und bis 1959 in den drei Bänden in der Deutschen Demokratischen Republik. All das bleibt dem Werk völlig äußerlich und jetzt gibt es natürlich zwei Perspektiven, das zu lesen. Die eine Perspektive wäre, dass Bloch hier überhaupt nicht reagiert auf die zeitlichen Umstände und man kann das auch höchst problematisch noch verlängern. Auschwitz zum Beispiel kommt in der Bloch'schen Philosophie so gut wie gar nicht vor. Die andere Perspektive wäre, auch wenn das jetzt politisch vielleicht drastisch klingt, das sind Momente, die Bloch insofern nicht interessieren müssen, weil es für das, was er zeigen will, nicht relevant ist. Es ist nicht relevant für die Idee des Kommunismus in der Form, wie Bloch ihn darstellt als sozusagen geschichtsphilosophische Konstruktion. Will sagen, es ist völlig selbstverständlich und auch das ist etwas, was Bloch nicht außen vor gelassen hat, dass es zu bedenken gibt, was Auschwitz auch für eine theoretische Beschäftigung mit der Geschichte bedeutet. Im Übrigen, man kann das hier als Fußnote einfügen, auch Bloch gehört zu denjenigen, die Israel immer verteidigt haben gegen jede Form des Antisemitismus und auch gegen jede Form des Antizionismus. Ich muss das an dieser Stelle sagen, weil es in der Tat auch eine Kritik des Zionismus gibt im Prinzip Hoffnung. Eine Kritik, die vielleicht ähnlich ausfällt wie die Kritik, die Marx in seinem Text zur Judenfrage geäußert hat. Gleichwohl Bloch sehr klar Stellung bezieht anlässlich der Diskussion um Israel während des Sechstagekrieges. Es geht um die Frage, inwiefern diese Philosophie der konkreten Utopie auf die konkrete Geschichte als, wie Adorno und Horkheimer das nennen, Dialektik der Aufklärung Bezug zu nehmen hat und inwiefern nicht. Es ist übrigens eine weitere Kontroverse hier auch zwischen Ernst Bloch und Günter Anders, der 1956, also ungefähr zur selben Zeit, den ersten Band seiner Antiquiertheit des Menschen veröffentlicht und sozusagen eine ganz klare Gegenposition einnimmt zu Bloch, nämlich es ist überhaupt nicht mehr die Zeit zu hoffen. Es ist überhaupt nicht mehr möglich, angesichts einer derart katastrophalen Wendung der Moderne, die in Auschwitz kulminiert, die in Hiroshima und Nagasaki kulminiert, also in der Möglichkeit und auch bereits realisierten Möglichkeit oder in Realisierung begriffenen Möglichkeit kulminiert, dass die Menschheit das Potenzial hat, sich selber auszulöschen. Ohne Zweifel eine Gegenposition zu Ernst Bloch, aber wie gesagt, die Frage ist, ob diese Kritik berührt, was Ernst Bloch entfaltet im Prinzip Hoffnung mit der Theorie der konkreten Utopie. Man könnte sogar umgekehrt formulieren, dass gerade dadurch, dass Bloch die konkrete Geschichte ausspart, die radikale Formulierung einer Theorie der Hoffnung, einer Philosophie der Hoffnung, einer konkreten Utopie überhaupt erst möglich wird. Das kann man sich darin vorstellen, dass sozusagen Blochs Projekt ein Projekt der Rettung ist. Ein Projekt der Rettung der Geschichte, gerade angesichts dessen, dass die Vorgeschichte, sofern sie eben nicht transzendiert wird, sofern sie nicht überschritten wird in wirkliche Geschichte, in wirkliche Bewegung, unweigerlich in der Katastrophe mündet. Das heißt, nicht nur das Problem auf der einen Seite, was die Kritik an Bloch wäre, die Frage, die aufgeworfen werden muss, ob Hoffnung überhaupt noch möglich ist, sondern die Kritik von Bloch an der Welt, dass diese Welt gar nicht überschritten werden kann, wenn nicht gegen sozusagen die konkrete Katastrophe, die konkrete Utopie gestellt wird, als Perspektive einer Hoffnung auf eine völlig andere, richtig eingerichtete, nämlich vom Menschen eingerichtete Welt. Es steckt da eine Figur drin, die sozusagen in ihrer Dialektik noch gar nicht erfasst wurde von Bloch, nämlich inwiefern tatsächlich der Mensch, so wie er heute lebt und die Menschheit, wie sie heute existiert, überhaupt nicht der Adressat sein kann für eine konkrete Utopie. Also nichts wäre schlimmer, als heute Verhältnisse einzurichten, die in irgendeiner Weise vom Menschen verlangen, er soll jetzt mal alles in Freiheit tun und nach seinen Bedürfnissen tun. Also wie die Bedürfnisse der Menschen derzeit gestrickt sind, das kann man tagtäglich erfahren, und zwar auf grausamste Weise. Was Bloch ja vorschwebt, ist sozusagen nicht einfach nur auf den subjektiven Faktor zu insistieren, sondern überhaupt so etwas wie Subjektivität als Problematik freizulegen, überhaupt so etwas wie das Subjekt überhaupt wieder zum Gegenstand der Philosophie zu machen, und zwar derart, dass die Philosophie selber, der philosophische Gedanke, sich überschreitet, und da folgt er ganz klar der Theorie von Marx, nämlich einmal mehr den Feuerbach-Thesen, insbesondere der 11. Feuerbach-These. Bisher haben die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und das ist sozusagen genau der Wendepunkt der Philosophie, den Bloch hier anvisiert, an dem er festhält, nämlich wir können gerade angesichts der Welt, wie sie nun einmal aussieht und angesichts des Verlaufs der Geschichte, wie er nun mal vorliegt, nicht dabei bleiben und sei es auch noch so kritisch, die Welt zu interpretieren. Das führt unweigerlich zu einem Pessimismus, wenn nicht eben auch Konservatismus, sondern gerade angesichts der Verhältnisse, wie sie vorliegen, ist es notwendig, die Welt zu überschreiten. Und das Mittel der Überschreitung ist gleichsam aber ein philosophisches. Es ist die Selbstaufhebung der Philosophie. Es ist die Aufhebung. Es ist das Denken. Denken heißt überschreiten. Ein Satz, den Bloch geprägt hat und der im Übrigen auch auf seinem Grabstein steht. Ein Satz, der sehr zentral ist, genau für die Gesamtkonstruktion des Prinzip Hoffnungs, auch nochmal in Bezug auf überhaupt, wenn man das so ausdrücken kann, die Denkbarkeit dieser Konstruktion. Erst wenn der Mensch sich erfasst hat, ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Das überhaupt denken zu können, angesichts einer Welt, die das Denken permanent verhindert, ist Teil der Antwort, die Bloch gibt auf die fünf Fragen, die am Anfang von das Prinzip Hoffnung gestellt waren. Also es kommt ja eben nicht nur darauf an, die Theorie zu entwerfen und am Ende dieses große Wort Heimat stehen zu haben, sondern es ist gleichsam ja ein Resultat von dem, was Bloch bezeichnet mit Denken als Überschreiten. Und dieses Überschreiten kann sozusagen der Menschheit nicht abgenommen werden. Also es bleibt letztendlich zur Überprüfung der Blochschen Philosophie nicht seine Philosophie, sondern auch hier ist die Praxis das Kriterium der Wahrheit und der tatsächlich sich umbildende und überholende Mensch wird entscheiden, ob es möglich ist, aus dem Zustand der Vorgeschichte herauszukommen und wirklich in wirklicher Bewegung konkrete Utopie zu realisieren. Und insofern korrespondieren die fünf Fragen, die am Anfang von das Prinzip Hoffnung stehen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Insofern korrespondieren diese fünf Fragen mit einem anderen Satz von Bloch, der gleichsam das Prinzip Hoffnung umklammert, der sich auch findet als Anfang von zwei Schriften von Bloch, nämlich einmal bei den Spuren und einmal dann in der Tübinger Einleitung in die Philosophie, das erste Buch, was Bloch veröffentlicht nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik. Dieser Satz lautet: Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Kann Hoffnung, genauer, kann jede Weise und jeder Rang von Hoffnung enttäuscht werden? Gewiss kann sie das. Und wie? Das Hoffen an sich kommt als Enttäuschtes haufenweise vor. Jedes einzelne Leben ist voll von Träumen, die nicht gar wurden, die sich nicht erfüllt haben. Und ein Gleiches kehrt wieder, wie oft kehrt es wieder, bei öffentlich gewordenen, also nicht mehr privaten, bei öffentlich gewordenen Wachtraumbewegungen, falsch in der Zeit schwimmend oder schwarmgeistig abstrakt, zu weit nach vorn überschlagend. Wie oft war Jugend, und nicht nur sie, von Rattenfängern verführbar? Wie viel Glut und falsche Hoffnung wurde hier schon investiert und welch riesiges Loch der Enttäuschung war das folgerichtige Ende, das einzig folgerichtige an der Sache. Fundierte Hoffnung dagegen ist als Tendenzkundige mit dem Gang der Dinge vermittelt. Enttäuschung fehlt auch hier nicht. Wäre in der fundierten Hoffnung alles astrologisch nicht. Thank you. FSK Heimat Universität.